Willkommen zu einer neuen Folge des mittlerweile selten gewordenen Kinotschauer-Podcasts, in dem wir über die japanische Filmwelt plaudern. Mein Name ist Max und mein lieber Kollege Memo ist wieder mal irgendwo beruflich eingespannt, weshalb ich erneut hinausgezogen bin, um mich nach einem qualifizierten und würdigen Ersatz umzusehen. Ich habe da ja mittlerweile Routine und bin auch deshalb wieder mal fündig geworden, denn heute ist bei uns der Pablo. Hallo Pablo. Hallo, danke für die Einladung. Gerne, gerne, danke, dass du mitmachst. Ich bin über dich gestolpert, weil du eine recht interessante Webseite betreibst namens nippon-kino.net. Vielleicht möchtest du da selber erzählen, was du dazu treibst. Gerne. Nippon-kino.net ist eine Seite, in der ich mich mit dem klassischen japanischen Kino mit Fokus auf den 50er und 60er Jahren beschäftige und ist, könnte man vielleicht sagen, die einzige Webseite in Deutschland, die sich ausschließlich dem japanischen Kino widmet. Ihr könnt dort unter anderem viele Kritiken lesen, aber auch kleine Arbeiten zu Regisseuren und Biografien zu Schauspielern. Also es ist eigentlich, ich versuche damit so eine Enzyklopädie aufzustellen, mit besonderem Fokus auch auf die ganzen Schauspieler, die oftmals nicht mal mit Bild im Internet zur Verfügung sind. Und ich würde gerne die klassische Epoche des japanischen Kinos ein bisschen ins Bewusstsein rücken und vielleicht schaffe ich das ja sogar manchmal. Okay, also ziemlich ambitioniertes Projekt. Das heißt, du möchtest wirklich so eine Mischung aus Review, Sammlung und Datenbank aufbauen. Ganz genau, ja, das ist so mein Plan. Ich schreibe auch noch für worldcinemaparadise.com, easternkicks.net und tasteofcinema.com, drei englischsprachige Webseiten. Dort könnt ihr eher Artikel über Regisseure und auch die ein oder andere Filmkritik in englischer Sprache von mir finden. Also würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Also ich werde es auch auf jeden Fall nochmal verlinken auf kinotschewa.de. Und ich glaube sogar, du hast Pläne, einen eigenen Podcast zu starten in absehbarer Zukunft. Ja, genau. Das Ganze steckt noch in Kinderschuhen. Gerade auch, wie das Problem kennst du ja scheinbar, mit Terminen, Plänen, die sich überschneiden und man kommt nicht zusammen und so weiter. Aber langsam nimmt's Gestalt an. Also mal schauen. Ja, und auf der gerade erwähnten Nippon-Kino-Seite hast du einen recht interessanten Artikel beziehungsweise, glaube ich, eine Seminararbeit im Rahmen deines Studiums verfasst über einen meiner Lieblingsregisseure und ich glaube auch einen deiner, nämlich Kihachi Okamoto, über dessen Sword of Doom wir heute sprechen. Warum hat dir dieser Regisseur so angetan? Naja, weil die ersten Filme von Okamoto, die ich gesehen hatte, waren seine Kriegsfilme. Nikodan und Battle of Okinawa. Letzterer ist vielleicht ein eher schwächerer Film, also nicht so stark wie Nikodan, aber was mich sehr beeindruckt hat, war, wie unkonventionell er sich dem Krieg widmet. Dass er nicht nur sagt, Krieg ist schlecht, Krieg ist böse, sondern dass er den Wahnsinn des Krieges so unglaublich eloquent und letztlich absurd herüberbringt. Und das wollte ich eben in meiner Seminararbeit dann untersuchen und hab's anhand drei seiner Kriegsfilme gemacht, die ich als seine persönlicheren Kriegsfilme empfinde. Mhm, mhm. Ja, es ist auch ganz interessant, wie Okamoto im Westen wahrgenommen wird, weil unter anderem eben dem Sword of Doom, einem Samurai-Film, den wir heute besprechen, ist er eher als Samurai-Filmregisseur im Westen bekannt. Ja. Das liegt natürlich auch daran, dass du so Genrekost viel besser vermarkten kannst in fremden Kulturen. Aber er ist tatsächlich jemand, der sich sehr viel mit dem Krieg auseinandergesetzt hat. Ich habe auch gelesen letztens in einem Interview mit ihm, er ist eben genau der Jahrgang, ich weiß es nicht genau, 24. Und das ist der Jahrgang, der statistisch gesehen die schlechtesten Überlebenschancen hatte in Japan, weil die halt genau dann eingezogen wurden ins Heer, wenn das Ganze schon wirklich am Höhepunkt der Gewalt und der Todesfälle war. Und was, du hast es gerade auch gesagt, er setzt sich, glaube ich, nicht so moralisch mit diesem Ganzen, oder wie soll man sagen, er versucht nicht so moralische Urteile zu fällen, sondern er wählt lustigerweise oft in seinen Filmen einen ironischen oder satirischen Zugang zu den doch großen Problematiken und das ist etwas, was ihn sehr sympathisch macht und auch herausstechen lässt. Absolut, ja. Also ich persönlich mag auch seine Kriegsfilme, vor allem eben diesen Nikodan, den du genannt hast, ein Low-Budget-Film, den er selber während einer Karenzzeit von seiner Studioarbeit produziert hat, mit Geld von Verwandten bis hin zu seiner kleinen Tochter, glaube ich, mit 3, 4 Jahren, die dann das Filmplakat teilweise mitdesignt hat. Und das ist schon sehr eigenwilliges Kino, vor allem in dieser Zeit in Japan. Und vor allem auch ist er so ein Genie, meiner Meinung nach, weil er eben in so vielen Genres beheimatet war und die alle so toll im Griff hatte. Und jedes Mal irgendwie auf eine eigene Art und Weise. Also der Zugang ist sehr, sehr Okamoto-esk, kann man wirklich immer sagen. Ja, absolut. Vor allem kann man ja auch sagen, dass gerade seine Samurai-Filme nicht zu seinen persönlicheren Werken gehören. Okamoto war, wie du gesagt hast, jemand, der sich auf Kriegsfilme spezialisiert hat und natürlich Komödien, absurde Komödien und Gangsterfilme. Also Samurai-Filme waren nie wirklich sein Lieblingsgenre, nach allem, was man weiß, und trotzdem ein Film wie Samurai Assassin und auch zu einem etwas geringeren Maße vielleicht Sword of Doom sind absolut großartige Filme, möchte ich schon fast sagen, die auch so eine Heimlichkeit in dem Genre zeigen, also als ob Okamoto sein ganzes Leben lang Samurai-Filme gedreht hätte. Er versteht das Genre. Den Eindruck kriegt man, ja. Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns gleich mal eintauchen in den Sword of Doom. Der Film gilt als eines seiner Meisterwerke und das, obwohl er, wie du gesagt hast, den Film nicht als sehr persönliches Werk sieht. Er ist nicht mal von ihm selber geschrieben, sondern von Shinobu Hashimoto, der ein toller Mann. Ein Veteran ist, der für die großen Kurosawa-Filme die Drehbücher verfasst hat. Sieben Samurai, Rashomon, Ikiru und so weiter. Und natürlich auch die von Masaki Kobayashi, Harakiri. Genau, also genau die andere, also alle diese Ikonen des Jidaigeki-Genres, also des Periodenfilms. Und jetzt hast du hier einen Film, der abgesehen vom Drehbuchautor auch noch eine Vielzahl anderer Schauspieler beinhaltet, die eben aus dieser Schule, kann man fast sagen, von Kurosawa kommen. Und trotzdem ist dieser Film ein komplett atypischer Samurai-Film. Ja, absolut. Vielleicht kann ich mal was zur Hintergrundgeschichte sagen, zum Dreh. Es war so, dass nachdem Kurosawa 1965 von seinem Studio Toho quasi in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wurde, dass man versucht hat, Okamoto in eine Art Neo-Kurosawa umzuwandeln. Als Okamoto Anfang der 60er Jahre eher ein Regisseur von Komödien und Gangsterfilmen, alles mit seinem berühmten Gyachi-Touch, also einer Mischung aus Melodrama und sehr absurder Komödie und sehr schwarzem Humor, wie ich finde. Aber auch ziemlich profunden sozialen Kommentar. Und Samurai-Filme waren eben absolut nicht wirklich die Liga von Okamoto. Und man sieht es, also auch in der Präsenz von den Darstellern, mit denen er in dieser Zeit besonders zusammengearbeitet hat. Wie du gesagt hast, Shinobu Hashimoto, Toshiro Mifune. Und der Hauptdarsteller Tatsuya Nakadai, nicht? Also der diesen Film eigentlich trägt. Also wir haben gerade im Vorgespräch kurz darüber geplaudert, also wir sind beide große Fans von Tatsuya Nakadai. Vielleicht ist er sogar unser Lieblingsschauspieler aus Japan. Das hat mitunter den Grund, aus meiner Sicht, dass er eine so eigenartige Erscheinung ist. Also es fängt an bei seinem Blick, der irgendwie kaum lesbar ist. Es ist eine Mischung aus einem starren Blick, der gleichzeitig irgendwie ein Desinteresse ausdrückt, aber dann doch wieder irgendwie dich fixiert. Und es ist wirklich ein Mysterium, was dieses Gesicht von Nakadai da ausdrückt. Und das passt eben hier in diesem Film so toll auf diesen Hauptcharakter, der Ryunosuke heißt. Das ist ein junger Samurai, der eigentlich aus gutem Hause kommt und aus irgendeinem Grund seiner guten Zukunft, die er hätte haben können, abgeschworen hat und einfach nur ein Arschloch ist, ja, das durch die Welt wandert oder durch seine Umgebung wandert und Leute abschlachtet und fast schon eine Befriedigung darin verspürt und man hat eigentlich am Anfang überhaupt keine Ahnung, was ist eigentlich los mit diesem Typen. Ja, absolut. Das ist unglaublich in dieser Szene ganz am Anfang, als er mehrere Leute umbringt und dann die Kamera so an seinem Gesicht langsam vorbeigleitet und seine Augen sind, ja, so seelenlos mit einem Funken von Genuss vielleicht. Also, Tatsuya Nakadai hat unglaubliche Augen natürlich und Eine großartige Stimme, gerade in dem Film. Und auch eine sehr, sehr subtile Art, sich zu bewegen, was bei diesem Charakter besonders wichtig ist, weil er so emotionslos ist, dass die einzigen Momente, wo wir irgendwie einen kleinen Einblick in seine Seelenwelt bekommen, die sind, wenn es irgendwie eine kleine Zuckung in seiner Mimik gibt oder wenn er sich irgendwie wohin setzt oder was auch immer. Ja? Also das ist alles ganz subtil, ja. Und das, da gibt's kaum jemanden, der das hätte besser machen können als der Nackerdei. Ja, absolut. Es ist ja nicht nur er metzelt sich durch Japan quasi, aber dann gibt's ja auch noch den jungen Samurai, der sich an ihm rächen will. Und dazu die Hilfe von einem Dojo-Meister, einem mächtigen Samurai erhält, nämlich gespielt von Toshiro Mifune natürlich. Und das, finde ich, macht auch einen Großteil der Faszination des Films aus, dass der Bösewicht die Hauptrolle spielt erstmal und dass der Held, der die klassische Underdog-Story, ich muss stark werden, um den bösen Mörder von meinem Bruder zu besiegen, und der Held ist eben nur eine Nebenfigur. Was man noch dazu sagen muss, wenn man, wir haben es vorher gesprochen, Kurosawa ist natürlich der Übergott in diesem Genre. Und zumindest im Westen natürlich, aber er ist halt Kurosawa. Und wenn du dir ansiehst, wie in Kurosawa oft die Samurai dargestellt werden und vor allem diese Kämpfe, ja, das Töten, der Akt des Tötens, der ist ja irgendwie etwas sehr, hat er etwas Elegantes, nicht? Und etwas, dem er sehr viel Augenmerk schenkt. Und jetzt hast du hier diesen Film, wo du eigentlich sagen könntest, ja, der Toshiro Mifune, dieser Dojo-Meister, der da im Hintergrund gestellt wird, der wäre natürlich bei Kurosawa ganz vorne mit dabei. Nur der Okamoto kommt jetzt quasi so auf der Antischiene. Und stellt diesen seltsamen, unverständlichen Bösewicht da in den Mittelpunkt, der einfach herumläuft und einen nach dem anderen abmetzelt, ja. Und es ist nicht mal was Besonderes, es hat so wirklich fast schon was Zeit, also was Modernes, ja, weil der Bodycount, wie man so schön sagt, ist enorm hoch in diesem Film, wahrscheinlich einer der höchsten überhaupt aus dieser Zeit. Du hast unglaubliche Aufnahmen, die eine der ersten großen Kampfszenen, und ich glaube die erste ist ein wunderbarer Long Take, also eine Dollyfahrt ohne Schnitt, wo er einfach durch eine Waldpassage geht und einen nach der anderen abmetzelt. Ja. Viele Leute werden sich da sofort erinnert fühlen an zum Beispiel den Film Oldboy, den koreanischen Film, der auf einem japanischen Manga basiert, wo dasselbe mit einem Hammer passiert. Und ich wage zu wetten, dass diese Szene aus Sword of Doom definitiv einen Einfluss hatte auf Oldboy. Ja, hundertprozentig, das kann ich mir gut vorstellen, aber was auch die Wucht ist ja sehr beeindruckend, gerade für die Zeit, mit welcher Gewalt da gekämpft wird. Also sehr explizit, ja. Ja, also es spritzt Blut, es werden Arme abgehackt, Finger nicht im inflationären Maße, aber doch schon relativ deftig. Und auch so subtil. Also du es wird dir nicht so wirklich ins vor die Nase gehalten. Schau, da fliegt jetzt die Hand weg und da der Kopf und so weiter. Es sind teilweise so unglaublich schnelle Schnitte. Ja? Eine andere Spezialität von Okamoto, die er beherrscht hat in den 60er Jahren schon, wie kaum wer anderer. Oder wahrscheinlich gar niemand anderer. Also du hast wirklich Szenen, wo du 7 schnelle Schnitte, ich habe es vorher nachgezählt, hast, wo du einfach siehst, okay, dem wird jetzt der Schädel von vorne eingeschnitten, der verliert seine Hand, der andere kriegt die Halsschlagader aufgeschnitten, und das ist alles so schnell geschnitten, man ist das gar nicht gewohnt, nicht mal bei Hollywood-Filmen aus der ja, Zeit. Ja. Ja, ganz und gar nicht. Und ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde Okamoto schon fast als den besten Cutter, also es ist offensichtlich, dass er offenbar viel Einfluss über seinen Schnitt gehabt hat, weil alle seine Filme diesen gleichen Rhythmus haben. Ich finde, Okamotos Filme sind, gerade die Kampfszenen, unglaublich rhythmisch. Und es gibt auch in seinen Komödien immer diese kurzen Musiksequenzen, wo auf Musik geschnitten wird und so weiter. Also schon Musikvideotechniken, die erst 20 Jahre später so richtig in Mode kommen werden. Sind. Also weißt du eigentlich, ob Okamoto einen anderen, wie soll man sagen, eine zweite Karriere hatte, vielleicht in der Werbung oder so weiter? Weil manchmal gibt es das bei Regisseuren aus der Zeit, dass die dann irgendwie dann in der Werbung unterwegs waren nebenbei. Nicht, dass ich wüsste. Aber es kann gut sein, dass er nach seiner Zeit bei Toho, als er independent wurde in den 70ern, späte 70er, dass er da natürlich auch Werbung gemacht hat, um seine Filme zu finanzieren, die er dann alleine gedreht hat. Also Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Okay. Ich habe nur gehört, dass, und ich weiß nicht, ob das zu der Zeit schon in den 60er Jahren schon aktuell war, aber dass er sich extrem gut auskennt mit Grafikdesign. Ah, ja. Und das spiegelt sich meiner Meinung nach auch sehr in seinem Framing, in seiner Bildkomposition wieder, weil gerade hier in Sword of Doom, was eine andere unglaubliche Qualität dieses Films ist, ist wie Okamoto mit Tiefe arbeitet. Und er arbeitet auch schon mit tiefen Unschärfen. Das heißt, du hast extrem viele symbolische Szenen, der Dialog mit seinem kranken Vater, wo der ihn zum Teufel jagen möchte, wo du dann Ryunosuke, den Hauptcharakter, im Hintergrund sitzen siehst und er wird immer unschärfer, ja, während dem Vater im Vordergrund, du siehst seinen Kopf nur im Profil, während er auf dem Futon liegt, eine Träne runterkollert und es ist einfach unglaublich. Und oder Szenen vor einem Kampf im Schnee, wo du einen langen Tracking-Shot hast entlang eines Friedhofes, ja, wo du diese wir angeordneten Grabsteine hast und im Hintergrund ziehen diese Samurai zum Kampf hin. Dieser Einsatz von Tiefe und gleichzeitig auch diese geometrische Anordnung innerhalb des Frames ist ein anderes Trademark von Okamoto, wo er wirklich seinesgleichen sucht. Absolut, ja. Natürlich ist auch sein Kameramann in der Zeit zum Teil dafür verantwortlich. Hiroshi Murai, der ein absolut bemerkenswerter Kameramann ist, der sich ja heute zum ersten Mal überhaupt in einem Podcast erwähnt wurde. Aber er hatte natürlich auch großartige Mitarbeiter, sein ganzes Team. Und ja, aber das stimmt schon. Gerade in den 60er Jahren, all seine Filme wunderschön fotografiert. Und auch unglaublich spielfreudig mit Filmtechnik. Wenn du dich erinnerst an The Glamorous Life of Mr. Everyman, der benutzt ja alles. Animation, Stop-Motion. Ja, also wie ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich konnte nicht fassen, wie weit dieser Film technisch seiner Zeit voraus war. Oh, ja. Also das ist wirklich toll. Ich hoffe schon ewig, dass sich irgendwie mal die Criterion Collection oder so dieser Filme annehmen wird, aber es ist halt leider doch sehr speziell. Ja? Und es ist, ich verstehe schon, wenn da dann eher die Gangster- oder die Kriegsfilme rauskommen. Also es wäre schon ein kleines Eclipse-Set drin, denke ich. Also wenigstens da, vielleicht seine drei Komödien, Bakudan, Age of Assassins und Life of Mr. Everyman. Wenn die drei so zusammengefasst werden würden, das wäre schon ziemlich cool. Könnte man sich auf jeden Fall vorstellen, ja. Vielleicht würde ich noch mal gerne was zur Hintergrundgeschichte sagen. Dabusatsu Toge basiert auf einem Roman des Autoren Kaiser Nakusato und hat tatsächlich über 40 Bände, ist einer der längsten Romane der Welt. Und das ist deshalb so, weil Nakusato ein tiefgläubiger Buddhist war und sich mit dem Prinzip des Karma auseinandergesetzt hat. Also quasi, es sind 40 Bände, weil sich jede Handlung einer Figur auf eine andere Figur auswirkt und dann alles innerhalb von Jahrzehnten mit hunderten Protagonisten ja ausgebreitet wird. Und in dem Hintergrund finde ich sehr interessant, dass Okamoto ausgerechnet so eine Verfilmung gewählt hat, oder wahrscheinlich wurde er einfach beauftragt, die Verfilmung zu machen. Weil Okamoto ja eher ein Nihilist ist, oder? Ja, der Film könnte nicht nihilistischer sein, aber ich habe nur gehört noch, dass eben Nakasato, der Autor eben dieser Reihe, auf der Film basiert, dass der dann dabei ein Christ war sogar. Ach, ja. Und ein Sozialist noch dazu, was ihm in seiner Zeit, in der Zeit seines Schaffens extreme Probleme bereitet hat. Und man sagt, dass dieser Nihilismus oder dieser Frust auch, der dadurch schimmert, auf das zurückzuführen ist, weil du hast es eben gesagt, das ist eine elendslange Reihe und ich meines Wissens nach ist die sogar in der Zeitung erschienen, irgendwie so als Serie. Als Fortsetzungsroman, ja. Was in Japan bei so ziemlich allen Publikationen gemacht wurde und teilweise noch wird, ja. Ist aber, glaube ich, auch interessant. Ich glaube, du bekennst dich besser aus mit dem Werk, aber ich habe nur gehört, dass eben dieser Ryunosuke jetzt nicht unbedingt die populärste Storyline in dieser ganzen Saga ist und dass es eher unüblich ist, dass, dass Okamoto den ganzen Film um ihn gerade spinnt, beziehungsweise ihn so herauskristallisiert. Weißt du da Näheres? Absolut. Ryonosuke ist ein in anderen Verfilmungen und anscheinend auch im Roman, ich habe ihn leider nicht gelesen, die Jahrzehnte hatte ich nicht zur Verfügung, aber auf jeden Fall ist Ryonosuke eher ein Sinnsuchender, jemand, der auf einen falschen Pfad gerät und dann mit der Zeit für seine Taten büßen muss, also jemand, der quasi in die Zwickmühle des Karma kommt. Und das Karma, finde ich, kommt, wird eben dadurch ausgedrückt, dass es so viele Figuren sind, die alle irgendwie auf wieder zurückfinden oder eben nicht zueinander finden. Eine kleine Pointe von Daibu Satsutoge ist ja, dass die beiden, der Bruder, der seinen getöteten Bruder rächen will, und Ryonosuke nie zusammentreffen. Das ist ein Kritikpunkt, den man immer wieder liest hinsichtlich des Films, dass das Drehbuch oder der Verlauf der Geschichte extrem zerpflückt ist und irgendwie auch teilweise Handlungsstränge angeschnitten werden, die, wie du sagst, eben nie zu einem Ende finden oder nie fortgesetzt werden. Ja, es gibt einige Handlungsstränge, aber keiner wird beendet, was natürlich daran liegt, um den Mythos vielleicht mal zu begraben, dass Daibu Satsutoge in 3 Filmen als Trilogie geplant wird, wie alle Daibu Satsutoge-Verfilmungen. Aber der erste Film kein großer Erfolg an Kinokassen war und deshalb eben mit diesem berühmten Freeze-Frame geendet wird und die Geschichte nie zu Ende erzählt wurde. Im Übrigen auch die Romanvorlage wurde nie zu Ende gebracht. Der Autor ist davor gestorben. Ja. Es gibt dann sogar eine Theorie. Diese Figur des Ryonosuke wird dann im weiteren Verlauf des Romans erblindet, die Figur, nach einer Explosion. Und er kämpft aber dann weiter als blinder Schwertmeister. Und es gibt halt die Theorie, dass der Ryonosuke tatsächlich der Satoichi ist, der berühmte blinde Samurai. Ja. Wer weiß, ja. Das kann natürlich sein. Aber genau, dieses Storytelling ist hier auch sehr, sehr unüblich. Wir haben auch nicht wirklich einen Anhaltspunkte, die uns Aufschluss darüber geben, weshalb dieser Ryonosuke so schlecht drauf ist, ja, eigentlich die ganze Zeit. Es gibt zum Beispiel eine immer wiederkehrende Einstellung, wo er dann abends zu Hause sitzt bei seiner Frau und seinem Baby und irgendwie so deprimiert oder nicht mal deprimiert, er blickt einfach nur ins Leere und fragt in regelmäßigen Abständen nach mehr Sake zum Trinken. Also er ist wie so ein unzufriedener Alkoholiker, der zu Hause bei Frau und Kind sitzt, für die er sich eigentlich nicht interessiert. Und ihm dann, wenn es ihm dann reicht, zieht er dann los und schlachtet irgendwen ab und dann kehrt er dann zurück in einer Einstellung, wo er dann wirklich wie mit einem beseelten Blick dann wie ein Idiot da sitzt und lächelt, ja, während er wieder in die Leere blickt. Ja, und es ist irgendwie so, ja, also er scheint schon die einzige Befriedigung oder die einzige Stimulation, die er erlangen kann, scheint wirklich durch dieses Töten zu kommen. Und du hast es schon, glaube ich, vorher kurz angesprochen, er befindet sich irgendwie in so einem schwarzen Loch, nicht? Also es ist irgendwie eine Sinnessuche, Identitätssuche. Ja, in den anderen Verfilmungen. Und gerade weil er in dieser Verfilmung so leer ist, ja. Er ist ein Psychopath, er fühlt nichts, ist das so faszinierend, weil eben dieses Karma nicht zum Zug kommt, weil kein Schicksal mehr drin ist. Natürlich wird es noch angeschnitten, gerade mit der letzten Kampfszene, ohne jetzt allzu viel vorwegzunehmen, wo alles auf ihn zurückkommt quasi. Also das macht den Film für mich aus, im Unterschied zu den anderen Verfilmungen, dass alles, was Schicksal in den anderen Verfilmungen ist, ist da Absurdität. Der Bruder, der seinen Bruder rächen will, kommt nicht dazu, die treffen sich nie. Er ist gezwungen, für alle Ewigkeiten irgendwelche Leute umzubringen. Ein alter Mann am Anfang des Films betet, dass er doch sterben möchte, damit seine Tochter ihn nicht mehr aushalten muss, und wird umgebracht von Ryonosuke. Und das ist alles, das ist so eine Poesie, ja, das Nichts, das der Absurdität. Ich finde, das macht den Film sehr, sehr eigen und sehr kraftvoll, dieses diese Absurdität, obwohl der Film ein sehr ernsthafter Film ist, aber er ist doch immer durchweht von so einem Wahnsinn, wie ich finde. Ja gut, der Wahnsinn tritt ja dann wirklich auch ein. Also kurz eben vor dem Showdown am Ende verfällt Jurunowski wirklich in eine psychotische Phase, nicht? Wo er dann Geister sieht, beziehungsweise da könnte man vielleicht auch am ehesten sagen, dass es hier irgendeine eine Karma-artige, das Karma doch irgendwie eintritt, weil er dann von den Geistern seiner Vergangenheit sich einbildet, gejagt zu werden und wie ein Idiot dann auf irgendwelche Schatten eintrischt, ja, ohne dass das irgendeinen Zweck erfüllt. Aber ja, also es ist ein absurd, glaube ich, trifft das wirklich recht gut. Also diese Handlungsstränge, die nicht zu Ende geführt werden und so weiter, das ist schon auch, wie soll man sagen, ich habe mich wirklich durchgehend gefragt, ob das wirklich so gewollt war oder ob da wirklich irgendetwas passiert ist im Laufe der Produktion, dass sich das dann quasi als glücklicher Unfall herausgestellt hat. Ja, es stört, wie ich finde, kaum. Aber natürlich wären die Handlungsstränge dann im nächsten Film weitergeführt worden. Aber dann hast du wieder diesen tollen Glücksfall, dass dieses Freeze-Frame, das du gerade angesprochen hast, dass das dann wieder so toll passt. Also man hätte das den Punkt eigentlich nicht perfekter setzen können, dass er da auf ewig verdammt ist, dieser Gewalt hinterher zu jagen und ihn dann irgendwie auch zerstört, ihn wahrscheinlich zerstören wird. Man könnte es ja auch so interpretieren, dass er irgendwann gar nicht mehr gegen diese Shinsengumi-Leute kämpft, sondern... Shinsengumi, muss man dazu sagen, ist das ist ein anderer Punkt, der wahrscheinlich vielen westlichen Zusehern schleierhaft bleibt. Man muss auch den Film hinsichtlich seines historischen Hintergrundes beziehungsweise der Zeit, in der er spielt, sehen. Er spielt nämlich in den 1860er Jahren Japans, wo sich das Ende des Shogunats, also der Samurai-Ära, anbahnt. Ich glaube, 1868 kommt dann diese Meiji-Restauration, wo Japan sich dann endgültig öffnet dem westlichen Handel und eine Modernisierung und ein moderneres politisches System eingebracht wird. Und du hast im Laufe dieses Films sehr viele, so trifft man auf diese politischen Strömungen eigentlich. Also du hast diese Shinsengumi angesprochen, das kann man so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen so wie so eine SA-Truppe von Samurai. Ja, so könnte man sagen. So ein Schlägertrupp, der sich da als Polizei und Sittenwächter auftut, um eben das Shogunat zu beschützen. Und Ryunosuke hat dann noch so einen Freund, der ihm immer wieder so Jobs, so kleine Morde nebenbei zuschanzt. Übrigens, Isami Kondo, der Anführer der Shinsengumi, auch historisch betrachtet. Also es ist schon sehr historisch alles verbirgt, ja? Genau, ja. Aber lustigerweise, der Film hat immer diese, zwischendurch diese, wie sagt, diese Einblendungen, nicht? Diese, wie heißt das, diese Karten, wo dann steht, ja, das Jahr so und so, und ja, da genau. War der und der Zwischenfall, und das sind alles berühmte historische Ereignisse, aber sie sind jetzt der Handlung an sich gar nicht förderlich, ja? Und trotzdem. Aber sie tragen zur Stimmung bei, weil. Das ist, genau, ja, das ist eben der Punkt. Ja. Weil die Bakumatsu-Ära, also die Öffnung Japans, ja auch ein sehr wahnsinnig chaotischer Zustand war, ein Bürgerkrieg. Und das passt insofern sehr gut auch zu der Hauptfigur, die ja auch, die völlig apolitisch ist, aber wunderbar in diese gewalttätige Zeit hineinpasst. Jemand, der zum Töten geboren worden ist und deshalb natürlich ein gutes Auskommen hat während des Bürgerkriegs. Ja, genau. Ja. Aber was ich vorhin sagen wollte, dass man das endlich auch interpretieren kann, dass er irgendwann gar nicht mehr gegen die Shinsengumi-Mitglieder kämpft, sondern dass er gegen Projektionen seines eigenen Geistes quasi kämpft. Irgendwann, wenn es immer mehr werden und es kommen immer mehr dazu. Ich hatte einen Punkt, wo ich mir gedacht habe, trifft es alles zu? Sind es noch wirklich Leute oder stellt er sich das jetzt vor? Also, ich weiß es nicht, aber es gibt auch einen Shot, wo die so aus dem Nichts, der letzte Shot, das brennt ja und überall ist der Nebel vom Brand oder der Rauch und die erscheinen immer so aus dem Rauch. Also fast surreal, finde ich, ist dieses Ende. Und insofern passt dann dieser Freeze-Frame mitten im Kampf für immer und Ewigkeiten, für immer, für alle Ewigkeiten im Kampf vertieft. Ja, ja, absolut. Und auch nochmal auf das Thema der Gewalt zurückzukommen, und auch der Ironie, die Okamoto in dem Film eben nicht so offensichtlich eingebaut hat, sondern eher so häppchenweise einflechtet. Ich glaube, ein anderer Punkt ist auch, wenn man sich die Zeit im japanischen Kino eben ansieht, ja, das war die Blüte, also die goldene Zeitalter für diese ganzen Studios, und die haben halt diese ganze Genrekost wie am Fließband rausgeschaut, und das führt natürlich auch dazu, vor allem in dem Yakuza-Genre und dem Samurai-Genre, dass diese Figuren auch idealisiert werden, nicht? Und oft eben vollkommen zu Unrecht. Und ich glaube, hier stellt Okamoto auch die Frage, oder stellt gegenüber dieses offensichtlich sinnlose Gewalt, die da von Yonosuke ausgeht, und dann eben auf der anderen Seite die Gewalt von diesen historischen Figuren, die da halt durchgehend davor kommen. Und du fragst dich dann, ja, warum sind die einen Helden und warum der andere nicht? Ja, nur weil die einen für irgendwelche schwachsinnigen politischen Ideen einstehen und der andere halt keinen Grund hat, sondern er es nur macht, weil es ihm halt gefällt, ja, dann ja, erlaubt er dir als Zuseher auch nicht so einfach, dein moralisches Urteil zu fällen. Ne? Ganz genau. Das macht diese Figur ja auch so interessant, dass er eben kein Held ist. Nicht so wie in anderen Samurai-Filmen. Es gibt ja auch zynische Samurai, zum Beispiel Yojimbo, also Toshiro Mifune in Yojimbo. Ja, auch ganz interessant, weil du gerade Yojimbo nennst, die erste Einstellung in Sword of Doom, also wo du zum ersten Mal Ryunosuke siehst, ja, vom hinten geschossen und wie er diesen auf einen Berg raufsteigt. Ich glaube, das ist genau derselbe Opening Shot wie in Yojimbo. Oh ja, stimmt, natürlich, ja. Yojimbo, also Toshiro Mifune, wie heißt der, Sanjuro Tsubaki oder so, hat ja ein Ziel. Er ist zynisch und ein bisschen gemein und brutal, aber er ist ja ein guter Mensch, der letztlich ein Herz aus Gold hat. Und eine Figur, ein Samurai, der von nichts getrieben wird, der aus Spaß tötet, ich glaube, ich kenne kein Beispiel. Nicht mal in anderen Daibu Satsutoge-Verfilmungen. Das macht diese Verfilmung so einzigartig. Und ich gab inzwischen schon ein gutes Stück an Samurai-Filmen gesehen, vielleicht zu viele. Aber es scheint wirklich einzigartig zu sein. Ja. Und natürlich, wie es kommen muss, ist der Film da natürlich auch nicht gut angekommen bei den Leuten. Nein. Weshalb auch Teil 2 und 3 niemals rauskommen werden. Ja, ja, oh Mann, wie schade, ja. Deshalb im Übrigen, weißt du, unter anderem wegen Daibu Satsutoge musste er dann Japans längster Tag drehen, als Strafe. Ah, okay, also man muss dazu sagen, Japans längster Tag ist ein zu seiner Zeit ein Big-Budget-Film gewesen und ein Prestige-Projekt des Toho-Studios, in dem es um die Niederlage Japans, also die Aufgabe Japans im Zweiten Weltkrieg geht. Ja. Und ein Film über ehrenvolle Schauspieler, die Kriegsverbrecher verherrlichen. Genau. Ja. Ja, Okamoto hat auch in einem Interview gesagt, er hatte wirklich komplett freie Hand bei seinen Filmen bis ins Jahr 1968 und alles danach, ja, da haben sie ihm nur mehr reingefunkt, wo es nur geht. Ja, ja, so scheint es, ja. Naja, natürlich, nach 68 begann dann die große Krisenzeit des japanischen Kinos. Fernsehen hat sich durchgesetzt und ja, Leute sind nicht mehr ins Kino gegangen, und auch Okamoto ist ja dann independent geworden, nachdem die Toho ihre Pläne, ihn zum nächsten Kurosawa zu machen, als er gesagt hat, nö, nicht mit mir, ich mach jetzt mein Zeug, ja. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, also auch wenn wir nicht allzu viel auf DVD und Blu-ray erhältlich haben von diesem außergewöhnlichen Regisseur Keiichi Okamoto, glaube ich doch, dass wir froh sein können, dass wir zumindest dieses wirkliche Juwel der japanischen Filmgeschichte, Sword of Doom, im deutschsprachigen Raum von keiner anderen Firma als Rapid Eye Movies zur Verfügung haben. Ich bedanke mich recht herzlich nochmal bei dir, Pablo, fürs Mitmachen. Gerne, immer wieder. Schau auf jeden Fall nochmal vorbei, weil ein bisschen was weißt du ja über japanische Filme. Und gerade diese Zeit, die 50er, 60er, auch 70er Jahre, sind sicherlich Jahrzehnte, die genauer erforscht gehören, weil dort ist noch wirklich einiges an tollem Zeug vergraben. Pablos Projekte sind wie gesagt auf kinochiva.de alle verlinkt. Dort findet ihr auch Amazon-Links zur Blu-ray bzw. DVD des Films. Wenn ihr diese Links nutzt, dann greift ihr uns auch ein bisschen unter die Arme, was die Serverkosten anbelangt. Außerdem helft ihr uns sehr, wenn ihr uns, um es in den Worten eines anderen großen Österreichers auszudrücken, auf iTunes einen Stern, der euren Namen trägt, hinterlässt, am besten gleich 5 davon, oder sogar noch ein paar nette Worte findet, um unseren Podcast zu bewerten und uns so helft, noch mehr Zuhörer zu finden, obwohl wir wirklich schon tolle Zahlen erreichen für so ein Nischenthema. Wir hören uns wieder das nächste Mal mit einem neuen Film, vermutlich mit Memo, auch wenn es schon langsam zum Running Gag wird, aber wir haben wirklich vor, das fix weiterzuführen, wenn auch unregelmäßig. Das war's, ciao.